Es war gegen Ende November des Jahres 1456. In Paris fiel der Schnee mit heftiger, unbarmherziger Beharrlichkeit. Bisweilen erhob sich eine Böe und zerstäubte ihn in fliegenden Wirbeln. Die Luft war rau und scharf. Die Temperatur lag aber nur wenig unter dem Gefrierpunkt und die Schneeflocken waren groß, feucht und klebrig. Die ganze Stadt ruhte wie unter einem Leinentuch. Der Friedhof von Saint-Jean hatte am Schneefall seinen eigenen Anteil. Alle Gräber waren sauber zugedeckt. Hohe weiße Häusergiebel standen in ernsten Reihen ringsum. Die ehrenwerten Bürger waren schon lange zu Bett, die Nachtmütze über die Ohren gezogen wie ihre Häuser. In der ganzen Nachbarschaft war kein Licht mehr zu sehen, bis auf den kleinen Schimmer einer Lampe, die leise schwingend im Chor der Kirche hing und im Takt ihrer Bewegung die Schatten hin und her warf. Die Uhr ging auf 10, als die Wache mit Hellebarten und einer Laterne vorüberkam, sich die Hände rieb und am Friedhof Saint-Jean nichts Verdächtiges feststellte. Aber da stand an die Mauer des Friedhofs geklebt ein kleines Haus, in dem man inmitten dieses schnarchenden Viertels noch wach war. Und zwar wach in einer bösen Absicht. Von außen war ihm nichts anzumerken. Lediglich eine Wolke warmen Qualms stieg aus dem Schornstein, um den herum der Schnee getaut war, und vor der Tür befanden sich einige halb verwischte Fußspuren. Im Innern des Hauses aber, hinter den mit Läden verschlossenen Fenstern, machten Maître François Villon, der Dichter, und einige der diebischen Bande, mit denen er Umgang hatte, die Nacht zum Tage und ließen die Flaschen kreisen. Im Kamingewölbe strahlte ein großer Haufen glühender Asche einen starken rötlichen Schein aus. Vor diesem stand Dom Nicolas, der Mönch aus der Picardie, mit gespreizten Beinen, mit hochgeschürzter Kutte und genoss die angenehme Wärme auf seinen fetten, bloßen Schenkeln. Sein breiter Schatten spaltete den Raum in zwei Teile. Nur auf der einen Seite konnte der Feuerschein an seiner dicken Gestalt vorbei und zeichnete zwischen seinen gespreizten Beinen einen kleinen Fleck auf den Boden. Sein Gesicht hatte das verbeulte, geschwollene Aussehen des Gewohnheitstrinkers. Es war bedeckt von einem Netz zahlreicher, unter normalen Umständen purpurroter, jetzt aber blassvioletter Adern. Und wenn er auch dem Feuer seinen Rücken zukehrte, zwickte ihn doch die Kälte an der anderen Seite. Seine Kapuze war halb nach hinten gefallen und bildete zu beiden Seiten seines Stirnnackens einen seltsamen Auswuchs. Grunzend spreizte er die Beine und schnitt den Raum mit dem Schatten seines mächtigen Körpers in zwei Teile. Rechts hockten Villon und Guy Tapary gemeinsam über einem Pergamentfetzen. Villon war mit der Abfassung eines Gedichtes beschäftigt, das er die Ballade vom gebratenen Fisch nannte, und Tabary sah ihm sprühend vor Begeisterung über die Schulter. Der Dichter war ein Lumpenkerl, dunkel, klein und schmächtig, mit hohlen Wangen und dünnen, schwarzen Locken. Er trug seine 24 Jahre mit fieberhafter Lebhaftigkeit. Die Gier hatte Falten um seine Augen und ein hässliches Lächeln um seinen Mund eingegraben. In seinen Zügen war etwas von einem Wolf und einem Schwein. Es war ein vielsagendes, scharfes, hässliches, irdisches Gesicht. Seine Hände waren schmal und greifend, mit knotigen Fingern wie ein Strick, und stets flatterten sie in einer heftigen, ausdrucksvollen Pantomime vor seinem Körper herum. Was Tabary betrifft, so zeugten seine plattgedrückte Nase und seine geifernden Lippen von einem breiten, selbstgefälligen, staunenden Schwachsinn. Durch einen gebieterischen Zufall, der ja das Leben der Gänse und Esel unter den Menschen beherrscht, war er ein Dieb geworden. Doch ebenso hätte er wohl auch der anständigste Bürger werden können. Auf der anderen Seite neben dem Mönch spielten Montigny und Thévenin Pensée ein Glücksspiel. Um den ersten war noch die Aura einer guten Herkunft und Erziehung. Er ähnelte einem gefallenen Engel. Es lag zugleich etwas Weitschweifiges, Geschmeidiges, Höfisches in seiner Gestalt. Etwas Adlergleiches, Dunkles in seinem Gesicht. Thévenin, die arme Seele, war in aufgeräumter Verfassung. Er hatte an diesem Nachmittag im Faubourg Saint-Jacques einen einträglichen Spitzbubenstreich verübt und war den ganzen Abend schon Montigny gegenüber beim Spiel im Vorteil. Ein flaches Lächeln erhellte sein Gesicht. Der kahle Kopf schimmerte rosig in einem Kranz roter Locken. Sein vorstehender Bauch wurde von einem lautlosen Lachen geschüttelt, als er den Gewinn einstrich. »Doppelt oder quitt?« fragte Thevenin. Montigny nickte verbissen. »Dem einen gilt es als ein vornehmes Gehabe«, schrieb Villon, »dass er am Brot und Käse sich von Silbertellern labe, oder, na so hilft doch weiter, Guido«, Tabary kicherte. »Oder auf einer goldenen Schüssel Petersilie«, krötzelte der Dichter. Draußen kam ein Wind auf. Er trieb den Schnee vor sich her. Bisweilen erhob er seine Stimme zu einem siegreichen Schlachtruf und verursachte im Kamin Grabeslaute. Die Kälte wurde mit fortschreitender Nacht schärfer. »Doppelt oder quitt?« fragte Montigny verdrießlich. Er schien kein Glück zu haben. Er hatte den Mund etwas verzogen. Ein Nasenloch war fast geschlossen, das andere weit aufgeblasen. Der schwarze Hund saß ihm im Nacken, wie die Leute mit einem Gruselausdruck aus der Kinderstube sagen, und er atmete schwer unter der grausigen Last. »Er sieht aus, als könnte er ihn erstechen«, flüsterte Tabary mit runden Augen. Der Mönch schauderte. Er wandte das Gesicht ab und hielt die Hände gegen die rote Glut. Es war die Kälte, die derart auf Dom Nicolas wirkte, nicht etwa ein Übermaß moralischen Feingefühls. »Komm jetzt«, sagte Villon. »Hier, die Ballade. Wie gefällt sie dir bis jetzt?« Mit der Hand skandierend las er sie Tabary laut vor. Beim vierten Vers wurden sie durch eine kurze, verhängnisvolle Bewegung bei den Spielern unterbrochen. Die Runde war zu Ende gegangen, und Thevenin wollte gerade den Mund öffnen, um einen neuen Gewinn zu verkünden, als Montigny blitzschnell wie eine Viper aufsprang und ihm den Dolch ins Herz stieß. Der Stoß wirkte, ehe er dazu kam, einen Schrei auszustoßen oder sich zu bewegen. Ein paar Zuckungen liefen durch seinen Körper, seine Hände öffneten und schlossen sich, seine Absätze trommelten auf den Fußboden. Dann fiel sein Kopf mit weit geöffneten Augen über die Schulter zurück, und Thevenin Pensets Seele war zu ihrem Schöpfer zurückgekehrt. Alle sprangen auf, doch war das Ganze in einem Augenblick vorüber. Verstört blickten die vier Übriggebliebenen einander an. Mit einem eigenartigen, hässlichen Blick betrachtete der Tote eine Ecke der Decke. »Mein Gott«, wimmerte Tabary und fing an, lateinische Gebete zu plappern. Villon brach in ein hysterisches Gelächter aus. Er kam einen Schritt näher, bückte sich mit einer lächerlichen Verneigung vor Thevenin und lachte noch lauter. Dann setzte er sich, plötzlich in sich zusammengesunken, auf einen Schemel und lachte so laut, als wollte er bersten. Montigny gewann als erster seine Fassung wieder. »Mal sehen, was er bei sich hat«, sagte er. Mit geübter Hand leerte er die Taschen des Toten und teilte das Geld auf dem Tisch in vier gleiche Haufen. »Das ist für euch«, sagte er. Mit einem tiefen Seufzer und einem verstohlenen Blick nach dem toten Thevenin, der zusammenzusinken und seitwärts vom Stuhl zu fallen begann, nahm der Mönch seinen Teil an sich. »Das geht uns alle an«, schrie Villon und unterdrückte seine Heiterkeit. »Das bedeutet den Galgen für jeden von uns hier, nicht zu reden von denen, die nicht hier sind.« Mit der erhobenen Rechten machte er eine widerwärtige Geste in der Luft. Er streckte die Zunge heraus und legte den Kopf auf die Seite, um einen Gehängten darzustellen. Dann steckte er seinen Anteil an der Beute in die Tasche und scharrte mit den Füßen, als wollte er seine Blutzirkulation wieder in Gang bringen. Tabary war der Letzte, der sich bediente. Er stürzte sich auf das Geld und zog sich an das andere Ende des Zimmers zurück. Montigny setzte Thevenin aufrecht auf den Stuhl. »Setz dich gerade! Oder geht's nicht?« Damit gab er dem Körper des Ermordeten noch einen Stoß. »Tritt das Feuer aus, Nick!« Aber Nick hatte etwas Besseres zu tun. Heimlich stahl er Villons Geldbeutel, als der Dichter schwach und zitternd auf dem Schemel saß, auf dem er kaum 3 Minuten vorher eine Ballade gedichtet hatte. Stumm verlangten Montigny und Tapperi einen Anteil an der Beute, die ihnen der Mönch stillschweigend versprach, als er den kleinen Beutel in seine Kutte steckte. Auf mancherlei Weise machte eine künstlerische Veranlagung den Menschen für das praktische Leben unbrauchbar. Kaum war der Diebstahl geschehen, als Villon sich schüttelte und aufsprang, um die Glut auseinander zu streuen und zu ersticken. Inzwischen öffnete Montigny die Tür und spähte vorsichtig auf die Straße hinaus. Die Luft war rein. Keine lästige Wache war zu sehen. Doch hielt man es für klüger, einzeln hinauszuschlüpfen. Und da Villon es eilig hatte, der Nachbarschaft des toten Thévenin zu entkommen, und die anderen es noch eiliger hatten, ihn loszuwerden, ehe er den Verlust seines Geldes bemerkte, war er mit allgemeiner Zustimmung der Erste, der auf die Straße hinauslief. Der Wind hatte die Oberhand behalten und alle Wolken vom Himmel hinweggefegt. Nur ein paar Dunstschleier, dünn wie Mondlicht, trieben schnell vor den Sternen dahin. Es war bitterkalt. Und aufgrund eines einfachen optischen Effektes erschienen die Dinge fast noch deutlicher als bei hellstem Tageslicht. Die schlafende Stadt war völlig still. Eine Gesellschaft weißer Hauben, ein Feld kleiner Berge unter den funkelnden Sternen. Villon verfluchte sein Schicksal. Wenn es doch noch schneite! Jetzt hinterließ er, wohin er auch ging, auf den schimmernden Straßen eine unverwischbare Spur. Wohin er auch ging, immer blieb er an das Haus am Saint-Jean-Friedhof gekettet. Wohin er auch ging, würde er sich mit seinen eigenen mühsamen Schritten den Strick drehen, der ihn an das Verbrechen fesselte und am Galgen seiner harrte. Mit neuer Intensität tauchte der schielende Blick des Toten in seinen Vorstellungen wieder auf. Er schnippte mit den Fingern, wie um sich selbst aufzumuntern, und indem er aufs Geradewohl in eine Straße einbog, schritt er kühn durch den Schnee weiter. Plötzlich sah er eine Strecke weit vor sich, einen dunklen Haufen, ein paar Laternen. Der Haufe war in Bewegung und die Laternen schwangen, als würden sie von Menschen getragen. Es war eine Wache. Und obschon sie seinen Weg nur kreuzte, hielt er es doch für klüger, so schnell er konnte, aus ihrem Blickfeld zu verschwinden. Er hatte keine Lust, sich anrufen zu lassen und war sich darüber im Klaren, dass er eine sehr auffällige Spur im Schnee hinterließ. Zu seiner Linken stand gerade ein großer Palast mit einigen Türmchen und einer weiten Halle vor dem Eingang. Er war, wie er wusste, baufällig und seit langem unbewohnt. So sprang er mit drei Sätzen diesen schützenden Vorbau. Nach der glitzernden, schneebedeckten Straße fand er es drinnen ziemlich dunkel und er tastete sich mit ausgestreckten Händen vorwärts, als er über einen Gegenstand stolperte, der gleichzeitig hart und weich, fest und lose, einen nicht zu beschreibenden Widerstand bot. Sein Herz stockte. Er wich zwei Schritte zurück und starrte erschreckt auf das Hindernis. Dann lachte er etwas erleichtert auf. Es war eine Frau. Doch sie war tot. Er kniete neben ihr nieder, um sich über das Letztere zu vergewissern. Sie war eisig kalt und steif wie ein Stock. Ein kleiner, verschlissener Kopfputz flatterte an ihrem Haar im Wind und ihre Wangen waren vom letzten Nachmittag noch stark geschminkt. Ihre Taschen waren völlig leer, aber in ihrem Strumpf, unterhalb des Strumpfbandes, fand Villon zwei kleine, unter dem Namen Weißpfennig bekannte Münzen. Das war zwar wenig genug, aber immerhin etwas. Und mit einem tiefen Mitgefühl dachte der Dichter daran, dass sie hatte sterben müssen, ehe sie ihr Geld ausgeben konnte. Das war ihm ein dunkles und trauriges Geheimnis. Und sein Blick ging von den Münzen in seiner Hand zu der toten Frau und wieder zurück zu den Münzen. Er schüttelte den Kopf über das Rätsel des menschlichen Lebens. Zwei Weißpfennige auszugeben, hätte es nur einer ganz kleinen Weile bedurft. Und doch wäre das noch ein guter Geschmack im Munde gewesen. Ein Schmatzen mit den Lippen mehr, ehe der Teufel die Seele holte und der Körper den Vögeln und Würmern verblieb. Er hingegen würde lieber seinen Talg ganz verbrauchen, ehe das Licht ausgeblasen und die Laterne zerbrochen würde. Als ihm diese Gedanken durch den Kopf gingen, griff er halb mechanisch nach seinem Geldbeutel. Plötzlich stockte sein Herz, kalt stieg es ihm die Beine empor und ein eisiger Schlag schien seinen Kopf zu treffen. Einen Augenblick stand er wie versteinert. Noch einmal tastete er mit fiebrigen Bewegungen an sich herum, dann war ihm sein Verlust klar und augenblicklich brach ihm der Schweiß aus. Für einen Verschwender ist Geld etwas so Lebendiges und Wirkliches. Nur ein dünner Schleier ist zwischen ihm und seinen Genüssen. Für sein Glück gibt es nur ein Ende, das der Zeit. Ein Verschwender, und hätte er nur ein paar Kronen in der Tasche, ist der Kaiser von Rom, bis er sie ausgegeben hat. Für einen solchen Menschen ist der Verlust seines Geldes der empfindlichste Schlag. Der Sturz vom Himmel in die Hölle, vom All ins Nichts, in einem Atemzug. Umso mehr, wenn er dafür seinen Kopf in die Schlinge gesteckt hat, wenn er schon morgen für dasselbe Geld gehängt werden kann, das er so schwer erworben und so töricht verloren hat. Villon stand da und fluchte. Er schleuderte die beiden Weißpfennige auf die Straße und ballte die Fäuste gegen den Himmel. Er stampfte mit den Füßen auf. Es erschreckte ihn nicht, als er sich dabei ertappte, dass er den armen Leichnam trat. Dann tastete er im Schnee nach dem Geld umher, das er in seiner kindischen Erregung weggeworfen hatte. Aber er fand nur noch einen Weißpfennig wieder. Der andere war vermutlich auf die Kante gefallen und tief eingesunken. Mit einer einzigen Münze in der Tasche schwanden alle Pläne auf eine großartige Nacht in einer Wüstenschenke völlig dahin. Aber nicht nur das Vergnügen entfloh hohnlachend seinem Zugriff. Tatsächliches Unbehagen, wirklicher Schmerz überkamen ihn, als er so niedergeschlagen vor der Halle stand. Sein Schweiß war wieder getrocknet, und wenn der Wind auch abgeflaut war, so setzte doch ein mit jeder Stunde härter werdender Frost ein. Er fühlte sich erstarrt und im Herzen krank. Was konnte er tun? So spät es auch war und so unwahrscheinlich der Erfolg, er wollte es beim Haus seines Adoptivvaters, des Kaplans von Saint-Benoît, versuchen. Er lief den ganzen Weg dorthin und klopfte schüchtern an. Es kam keine Antwort. Er klopfte wieder und wieder und fasste mit jedem Schlag neuen Mut. Schließlich hörte man drinnen Schritte näher kommen. In der eisenbeschlagenen Tür öffnete sich eine vergitterte Klappe und ließ einen gelben Lichtschein heraus. »Zeigt euer Gesicht an der Klappe«, sagte der Kaplan drinnen. »Ich bin's nur«, wimmerte Villon. »Ach so, du bist es nur«, erwiderte der Kaplan. Dann überschüttete er ihn mit gemeinen, unpriesterlichen Schimpfworten, dass er ihn zu solcher Stunde störe und forderte ihn auf, zur Hölle zu gehen, aus der er komme. »Meine Hände sind blau bis zu den Gelenken«, flehte Villon. »Meine Füße sind abgestorben und zwicken mich. Meine Nase tut mir in der scharfen Luft weh und die Kälte geht mir bis ins Herz. Ich komme um, ehe es morgen wird. Nur dieses eine Mal, Vater, und bei Gott, ich werde nie wieder bitten.« »Du hättest früher kommen müssen«, sagte der Geistliche kühl. »Junge Leute brauchen ab und zu einen Denkzettel.« Damit schloss er die Klappe und zog sich bedächtig ins Innere des Hauses zurück. Villon war außer sich. Mit Händen und Füßen trommelte er gegen die Tür und schrie heiser hinter dem Kaplan her. Was konnte er tun? Das sah ganz nach einer Nacht in den frostklirrenden Straßen aus. Wieder tauchte das Bild der toten Frau in seinen Vorstellungen auf und versetzte ihm einen ins Herz gehenden Schrecken. Was ihr in der ersten Nachthälfte geschehen war, konnte auch ihm bis zum Morgengrauen zustoßen. Doch er war noch so jung und hatte noch so ungeahnte Möglichkeiten ausschweifender Vergnügungen vor sich. Er empfand eine ausgesprochene Rührung bei dem Gedanken an sein eigenes Schicksal, als sei es das eines anderen. Und er machte sich ein kleines, anschauliches Bild von der Szene, wenn man am Morgen seinen Leichnam finden würde. Er ließ alle Möglichkeiten an sich vorüberziehen, während er den Weißpfennig zwischen Daumen und Zeigefinger drehte. Unglücklicherweise stand er mit einigen alten Freunden, die einst in einer solchen Notlage sich seiner erbarmt hätten, auf schlechtem Fuß. Er hatte sie in seinen Gedichten verhöhnt, hatte sie getreten und betrogen. Und doch glaubte er, wenigstens einer würde sich jetzt, da er sich in einer solchen Klemme befand, vielleicht erweichen lassen. Das war eine Chance. Zumindest war sie wert, genützt zu werden, und er wollte gehen und mal sehen, was zu erreichen war. Während er das überdachte, war er an seinem Ziel, seiner letzten Hoffnung für die Nacht, angekommen. Das Haus war völlig dunkel, doch hörte er nach einigem Pochen oben ein Geräusch. Eine Tür wurde geöffnet und eine vorsichtige Stimme fragte, wer da sei. Laut flüsternd nannte der Dichter seinen Namen und horchte nicht ohne Zittern auf die Wirkung. Er brauchte nicht lange darauf zu warten. Plötzlich öffnete sich ein Fenster und ein Eimer Spülwasser klatschte herab auf die Schwelle. Villon war auf dergleichen nicht unvorbereitet gewesen und hatte sich so weit in Deckung gebracht, wie es die Anlage des Vorbaus gestattete. Aber trotzdem war er bis zum Gürtel jämmerlich durchnässt. Seine Hose fing sofort an zu gefrieren. In dieser Kälte und einer solchen Lage stand ihm der Tod vor Augen. Es fiel ihm ein, dass er Veranlagung zur Schwindsucht hatte, und er begann versuchsweise zu husten. Doch die Größe der Gefahr stählte seine Nerven. Ein paar hundert Schritt von der Tür entfernt, wo man ihn so grob behandelt hatte, blieb er, den Finger an der Nase, in Gedanken versunken stehen. Er sah nur eine Möglichkeit, zu einem Quartier zu kommen, und die war, es sich selbst zu nehmen. In einiger Entfernung hatte er ein Haus bemerkt, das so aussah, als ob man leicht einbrechen könnte. Eilig ging er darauf zu. Unterwegs berauschte er sich an der Vorstellung von einem Gemach, das noch warm war, mit einem Tisch, auf dem noch die Reste des Abendbrots standen, wo er die übrigen dunklen Stunden verbringen konnte und das er am Morgen mit einem Arm voll wertvollen Tafelgeräts verlassen könnte. Auf den ersten Blick schien das fragliche Haus dunkel zu sein. Als Villon aber eine nähere Untersuchung anstellte, um den zweckmäßigsten Angriffspunkt ausfindig zu machen, entdeckte er hinter einem mit Vorhängen verhüllten Fenster einen kleinen Lichtschimmer. »Zum Teufel«, dachte er, »die Leute sind noch wach. Irgendein Gelehrter oder Heiliger. Verflucht, die ganze Bande. Können sie sich nicht besaufen und schnarchend im Bett liegen wie ihre Nachbarn? Was soll da die Abendglocke? Und wozu springen die armen Teufel von Glöcken an einem Glockenseil im Kirchturm herum? Wozu ist der Tag da, wenn die Leute die ganze Nacht über aufsitzen? Die Pest soll sie holen.« Er grinste, als er sah, wohin seine Logik ihn führte. »Jeder nach seinem Geschäft, letzten Endes«, fügte er hinzu. »Wenn sie aber wach sind, dann kann ich bei Gott dieses Mal vielleicht ehrlich zu einem Abendbrot kommen und den Teufel übers Ohr hauen.« Kühn ging er zur Tür und klopfte mit dreister Hand. Bei den beiden vorangegangenen Malen hatte er zaghaft und mit einiger Furcht Aufmerksamkeit zu erregen geklopft. Jetzt aber, nachdem er gerade den Gedanken an ein gewaltsames Eindringen verworfen hatte, schien ihm das an die Türklopfen ein höchst einfaches und unschuldiges Verfahren. Der Schall seines Pochens hallte mit dünnen, unwirklichen Schwingungen durch das Haus, als wäre es völlig leer. Aber kaum war er verklungen, als sich gemessene Schritte näherten, ein paar Riegel beiseite geschoben und der eine Türflügel weit geöffnet wurde, als sei denen da drin keine Arglist noch die Furcht vor einer solchen bekannt. Die hohe Gestalt eines Mannes, muskulös und schlank, aber ein wenig gebeugt, stand Villon gegenüber. Der Kopf war mächtig, jedoch fein geformt, die Nase unten kräftig, aber nach oben, wo sie sich mit einem Paar starker, stattlicher Brauen traf, wurde sie schmäler. Mund und Augen waren von feinen Linien umgeben, und das ganze Gesicht war unten von einem dichten, weißen, kühn und viereckig gestutzten Bart abgeschlossen. Soweit man beim Licht einer flackernden Lampe erkennen konnte, erschien es vielleicht adliger, als sie ihm zukam. Aber es war ein schönes Gesicht, eher ehrenhaft als geistvoll, stark, schlicht und rechtschaffen. »Ihr klopft spät, mein Herr«, begann der Alte in wohlklingendem, höflichen Ton. Villon verneigte sich kriecherisch und brachte eine Reihe untertäniger Worte der Entschuldigung vor. In solchen missligen Lagen wie dieser obsiegte der Bettler in ihm, und das Genie verhüllte verstört sein Haupt. »Euch friert«, wiederholte der Alte. »Ihr hungert, gut, tretet ein.« Mit einer durchaus vornehmen Geste forderte er ihn auf, einzutreten. Irgendein hoher Herr, dachte Villon, während sein Gastgeber die Lampe auf die Fliesen des Hausflurs setzte und die Riegel wieder an ihren Platz schob. »Entschuldigt mich bitte, wenn ich vorangehe«, sagte er und ging vor dem Dichter die Treppe hinauf in ein großes Gemach, das von einer mit Holzkohlen gefüllten Pfanne erwärmt und durch eine von der Decke herabhängende große Lampe beleuchtet wurde. Es war nur spärlich möbliert. Nur etwas goldenes Geschirr stand auf einer Anrichte, dazu ein paar Folianten und zwischen den Fenstern eine vollständige Rüstung. An den Wänden hingen ein paar gute Teppiche. Einer davon zeigte die Kreuzigung unseres Herrn, und ein anderer eine Szene mit Schäfern und Schäferinnen an einem fließenden Bach. Über dem Kamin hing ein Wappenschild. »Nehmt bitte Platz«, sagte der Alte, »und entschuldigt mich, wenn ich euch jetzt verlasse. Ich bin diese Nacht allein im Haus, und wenn ihr etwas zu essen haben sollt, muss ich euch selbst versorgen.« Kaum war sein Gastgeber gegangen, sprang Villon von dem Stuhl auf dem er gerade Platz genommen hatte, und untersuchte den Raum mit dem Eifer und der Behutsamkeit einer Katze. Er wog die goldenen Kannen in der Hand, öffnete die Folianten, prüfte das Wappen auf dem Schild und den Stoff, mit dem die Sitze bezogen waren. Er hob die Vorhänge hoch und sah, dass die Fenster mit reichen Glasmalereien, mit Figuren, soweit er erkennen konnte, mit kriegerischen Szenen geschmückt waren. Dann stand er in der Mitte des Zimmers, zog den Atem tief ein und hielt ihn mit aufgeblähten Backen zurück. Dabei blickte er, während er sich auf den Absätzen im Kreise drehte, um sich, als wollte er jede Einzelheit des Raumes seinem Gedächtnis einprägen. »Sieben Schüsseln«, dachte er. »Wären es 10 gewesen, hätte ich es gewagt. Ein feines Haus und ein feiner alter Herr, so war mir alle Heiligen helfen.« In diesem Augenblick hörte er den Alten den Korridor entlang zurückkommen. Er schlich zu seinem Stuhl zurück und begann bescheiden, seine nassen Füße an der Holzkohlenpfanne zu rösten. Sein Gastgeber hatte in der einen Hand einen Teller mit Fleisch, in der anderen einen Krug mit Wein. Er setzte den Teller auf den Tisch und ermunterte Villon, seinen Stuhl näher zu ziehen. Dann ging er zur Anrichte und brachte 2 Becher zurück, die er füllte. »Ich trinke auf ein besseres Schicksal für euch«, sagte er ernst und stieß mit seinem Becher an den Villons. »Auf bessere Bekanntschaft«, erwiderte kühn der Dichter. Ein einfacher Mann aus dem Volke wäre durch die Höflichkeit des alten Edelmannes eingeschüchtert worden. Villon aber war darin abgehärtet. Schon früher hatte er bei großen Herren seine Späße gemacht und festgestellt, dass sie ebenso finstere Gauner waren wie er selbst. So aß er mit gefräßiger Gier den Braten, während sich der Alte zurücklehnte und ihn mit ruhigen, neugierigen Blicken zusah. »Ihr habt Blut an der Schulter, mein Lieber«, sagte er. Montigny musste seine feuchte rechte Hand auf ihn gelegt haben, als er das Haus verließ. Er verfluchte ihn in der Tiefe seines Herzens. »Ich habe es nicht vergossen«, stammelte er. »Das habe ich auch nicht angenommen«, entgegnete sein Gastgeber ruhig. »Eine Schlägerei?« »Ja, etwas Ähnliches«, gab Villon zitternd zu. »Vielleicht ein Kamerad ermordet?« »Oh nein, nein, nicht ermordet«, antwortete der Dichter, mehr und mehr verwirrt. »Es ging alles ganz einfach dabei zu. Ermordet durch Zufall. Ich hatte nichts damit zu tun, Gott schlagen mich tot«, fügt er voll Eifer hinzu. »Also ein Schurke weniger, wenn ich so sagen darf«, bemerkte der Hausherr. »Das dürft ihr ruhig sagen«, pflichtete Villon unendlich erleichtert bei. »Ein Schurke, wie es von hier bis Jerusalem nur einen gibt. Er streckte die Beine in die Luft wie ein Lamm, aber es war ein hässlich Ding, das anzusehen. Ich darf wohl annehmen, ihr habt auch Tote gesehen zu euren Zeiten, Herr«, fügte er hinzu und sah zu der Rüstung hinüber. »Viele«, erwiderte der Alte. »Ich habe viele Kriege mitgemacht, wie ihr euch denken könnt.« Villon legte Messer und Gabel nieder, die er gerade in die Hand genommen hatte. »War auch ein Kahlkopf dabei?«, fragte er. »Ja, ich entsinne mich. Sein Haar war so weiß wie das meine.« »Weißes, glaube ich, würde mich nicht so stören«, bemerkte Villon. »Seins war rot.« Er erschauderte wieder. Doch kehrte der Drang zum Lachen zurück. Er ertränkte ihn aber in einem tiefen Zug Wein. »Ich bin ein wenig durcheinander, wenn ich daran denke«, fuhr er fort. »Ich kannte ihn.« »Verflucht! Dann beginnt man vor Kälte zu fantasieren oder vor lauter Fantasien wird einem kalt, ich weiß es nicht.« »Habt ihr Geld?«, erkundigte sich der Alte. »Einen Weißpfennig habe ich«, sagte der Dichter lachend. »Den habe ich einer toten Hure in einer Vorhalle aus dem Strumpf genommen. Sie war tot wie Cäsar, das arme Luder, und so kalt wie eine Kirche. Im Haar hat es noch den Rest eines Bandes. Ja, es ist eine harte Welt im Winter. Für Wölfe und Huren und so arme Kerle, wie ich einer bin.« »Ich«, entgegnete der Alte, »bin Enguerrand de la Feuillée, Herr von Pristou, und Domänenverwalter von Patatrack. Wer und was seid ihr wohl?« Villon erhob sich und machte eine angemessene Verbeugung. »Ich nenne mich François Villon«, sagte er, »und bin ein armer Magister der Künste an der hiesigen Universität. Ich kann etwas Latein, verstehe mich auf allerlei Übeltaten. Ich dichte Chansons, Balladen, Tanzlieder und Rundgesänge und habe eine große Schwäche für den Wein. Ich wurde in einer Dachstube geboren und werde mit aller Wahrscheinlichkeit am Galgen sterben. Ich darf hinzufügen, Herr, dass ich von heute Nacht an euer Gnaden als untertänigster Diener zu Gebote stehe.« »Nicht mein Diener«, widersprach der Ritter. »Mein Gast für heute Abend und nicht mehr.« »Ein sehr dankbarer Gast«, sagte Villon höflich und trank seinem Gastgeber zu. »Ihr seid klug«, begann der Alte und tippte an seine Stirn. »Sehr klug. Ihr habt Kenntnisse, seid ein Gelehrter und nehmt einer toten Frau auf der Straße ein kleines Geldstück weg. Ist das nicht eine Art Diebstahl?« »Das ist eine Art Diebstahl, wie er im Krieg oft vorkommt, mein Herr.« »Der Krieg ist das Feld der Ehre«, entgegnete der Alte stolz. »Dort setzt ein Mann sein Leben ein. Er kämpft im Namen seines Herrn, des Königs, seines Herrgotts und aller Heerscharen der Heiligen und Engel.« »Angenommen, ich wäre wirklich ein Dieb«, antwortete Villon, »würde ich nicht auch mein Leben einsetzen, und zwar unter schwereren Bedingungen?« »Um Gewinn, aber nicht um Ehre.« »Gewinn?« wiederholte Villon achselzuckend. »Gewinn? Der arme Schlucker braucht ein Abendbrot und nimmt es sich. Genauso macht's der Soldat im Krieg. Denn was sind sonst all die Requisitionen, von denen wir so viel hören? Wenn es kein Gewinn ist für den, der nimmt, so ist es doch genug Verlust für die anderen. Der Soldat trinkt an einem guten Feuer, während sich der Bürger die Nägel abbeißt, um ihm Wein und Holz zu bezahlen. Ich habe eine ganze Menge Bauern im Land herum an den Bäumen baumeln sehen. Ja, 30 allein an einer Ulme habe ich gesehen. Das war ein so armseliges Bild. Und als ich jemand fragte, wie es käme, dass sie alle gehängt worden seien, sagte man mir, weil sie nicht genug Kronen hätten zusammenkratzen können, um die Soldaten zufriedenzustellen. Diese Dinge sind Kriegsnotwendigkeiten, die der einfache Mann standhaft ertragen muss. Es ist wahr, dass mancher Hauptmann es sehr übertreibt. In jedem Rang gibt es Gemüter, die sich von Mitleid nicht beeinflussen lassen. Auch folgen den Waffen viele, die nicht besser als Räuber sind. »Ihr seht«, sagte der Dichter, »ihr könnt den Soldaten nicht vom Räuber trennen. Und was ist ein Dieb anderes als ein einzelner Räuber mit vorsichtigen Manieren? Ich stehle ein paar Hammelkoteletts, ohne die Leute auch nur im Schlaf zu stören. Der Bauer brummt ein wenig, aber von dem, was ihm bleibt, ist er nicht weniger gut. Ihr kommt mit schmetterndem Trompetenklang und nehmt das ganze Schaf weg. Und zum Lohn verprügelt ihr den Bauern noch jämmerlich. Ich habe keine Trompete. Ich bin nur Hinz oder Kunz. Ich bin ein Lump oder Hund. Für mich gibt's nur den Strang. Mir soll's recht sein. Aber fragt einmal den Bauern, wer von uns beiden ihm lieber ist. Erkundigt euch mal, wen er verflucht, wenn er in kalter Nacht wach liegt.« »Seht uns beide an«, sagte der Ritter. »Ich bin alt, stark und geachtet. Wenn ich morgen aus meinem Hause vertrieben würde, Hunderte wären stolz, mir Obdach zu geben. Arme Leute würden hinausgehen und die Nacht mit ihren Kindern auf der Straße verbringen, wenn ich auch nur andeuten würde, allein sein zu wollen. Euch sehe ich obdachlos umherirren und toten Frauen am Weg einen Heller abnehmen. Ich fürchte niemanden und nichts. Euch habe ich auf ein Wort hin zittern und die Haltung verlieren sehen. Ich erwarte zufrieden den Ruf Gottes in meinem eigenen Haus oder, wenn es dem König gefällt, mich wieder herbeizurufen, auf dem Schlachtfeld. Ihr wartet auf den Galgen. Ein harter, schneller Tod, ohne Hoffnung und Ehre. Ist zwischen diesen beiden kein Unterschied?« »So weit wie bis zum Mond«, gab Villon zu. »Aber wenn ich der Herr von Brissetout wäre, und ihr, der arme Scholar François Villon, wäre dann der Unterschied geringer? Wärmte dann nicht ich meine Knie an dieser Holzkohlenpfanne und suchtet nicht ihr im Schnee nach einem Heller? Wäre dann nicht ich der Soldat und ihr der Dieb?« »Ein Dieb«, rief der Alte. »Ich ein Dieb? Wenn ihr eure Worte verstündet, würden sie euch leid tun.« Mit einer unnachahmlich unverschämten Geste streckte Villon seine Hand aus. »Wenn euer Gnaden mir die Ehre erweisen wollten, meiner Beweisführung zu folgen«, sagte er. »Ich erweise euch zu viel Ehre, indem ich eure Gegenwart dulde«, versetzte der Ritter. »Lernt eure Zunge im Zaum halten, wenn ihr mit alten, ehrenwerten Männern redet. Oder jemand, der heftiger ist als ich, könnte euch einmal in scharfer Form zurechtweisen.« Dabei erhob er sich und ging am anderen Ende des Raumes mit Zorn und Widerwillen kämpfend auf und ab. Indessen füllte Villon heimlich seinen Becher aufs Neue und machte sich auf seinem Sitz bequemer, schlug die Beine übereinander und stützte den Kopf in die Hand und den Ellenbogen auf die Lehne seines Stuhls. Jetzt war er gesättigt und warm und fürchtete sich nicht im geringsten vor seinem Gastgeber, den er so richtig eingeschätzt hatte, wie das zwischen zwei so verschiedenen Charakteren nur möglich ist. Die Nacht war größtenteils und trotz allem auf eine sehr angenehme Weise herumgebracht, und er war überzeugt, am Morgen einen sicheren Abgang zu haben. »Sagt mir eins«, sprach der Alte und blieb vor ihm stehen, »seid ihr wirklich ein Dieb?« »Ich beanspruche die heiligen Rechte der Gastfreundschaft«, sagte der Dichter. »Herr, ich bin einer.« »Ihr seid sehr jung«, fuhr der Ritter fort. »Ich wäre nie so alt geworden, wenn ich mir nicht mit diesen 10 Talenten geholfen hätte«, erwiderte Villon und hob dabei seine Finger. »Sie sind meine Ernährer gewesen.« »Ihr könnt immer noch bereuen und euch ändern.« »Ich bereue täglich«, sagte der Dichter. »Es gibt wenig Leute, die sich mehr der Reue ergeben als der arme François. Und was die Änderung betrifft nun, so lass doch jemand meine Verhältnisse ändern. Ein Mensch muss weiter essen, und wenn es nur darum ginge, um weiter bereuen zu können.« »Die Änderung muss im Herzen beginnen«, entgegnete der Alte feierlich. »Mein lieber Herr«, antwortete Villon, »glaubt ihr wirklich, ich stehle zum Vergnügen? Ich hasse das Stehlen wie jedes andere Stück Arbeit oder Gefahr. Mir klappern die Zähne, wenn ich einen Galgen sehe. Aber ich muss doch essen, ich muss trinken und muss mit irgendjemand Umgang pflegen. Zum Teufel, der Mensch ist doch kein Einzelgänger. Cui Deus feminam tradit. Macht mich zum Haushofmeister des Königs oder zum Abt von Saint-Denis. Macht mich zum Domänenverwalter von Patatrac. Und ich werde mich tatsächlich ändern. Aber solange ihr mich den armen Scholaren François Villon bleiben lasst, ohne einen Heller, solange bleibe ich natürlich derselbe.« Die Hände auf dem Rücken ging Herr von Brissetout auf und ab. Vielleicht war er über die Parallele zwischen den Dieben, den Soldaten, innerlich noch nicht ganz zur Ruhe gekommen. Vielleicht hatte Villon durch irgendeinen Anflug von Sympathie sein Interesse gewonnen. Vielleicht war sein Verstand einfach verwirrt von so vielen ungewohnten Überlegungen. Aber wie dem auch sein mochte, irgendwie verlangte ihn danach, den jungen Mann zu einer besseren Denkart zu bekehren. Und er konnte sich nicht entschließen, ihn wieder auf die Straße hinauszujagen. »Ich kann einiges immer noch nicht verstehen«, sagte er schließlich. »Euer Mund ist voll Spitzfindigkeiten, und der Teufel hat euch weit in die Irre geführt. Aber vor Gottes Wahrheit ist der Teufel doch nur ein sehr schwacher Geist, und all seine Winkelzüge verschwinden vor einem wahren, ehrenhaften Wort wie die Finsternis vor dem Morgen. Hört mir noch einmal zu. Vor langer Zeit habe ich gelernt, dass ein Edelmann ritterlich in der Liebe zu Gott, zum König und zu seiner Dame leben soll. Und obgleich ich so manches Seltsame habe geschehen sehen, bin ich doch stets bemüht gewesen, mich in meinem Verhalten nach dieser Regel zu richten. Das steht nicht nur in allen ritterlichen Geschichten, sondern auch in jedes Menschen Herz so geschrieben, wenn er sich nur die Mühe machen würde, darin zu lesen. Ihr sprecht von Nahrung und Wein, und ich weiß sehr wohl, dass Hunger eine Versuchung ist, der zu widerstehen Mühe macht. Aber ihr sagt nichts von anderen Bedürfnissen. Ihr sagt nichts von Ehre, von der Treue zu Gott und dem Nächsten, von Höflichkeit und Liebe ohne Schande. Vielleicht bin ich nicht sehr gescheit, wenn ich auch anderer Meinung bin, aber ihr kommt mir vor wie einer, der den Weg verloren und einen großen Fehler in seinem Leben begangen hat. Ihr kümmert euch um die kleinen Bedürfnisse und habt die großen und einzig wahren wirklich vergessen, wie ein Mann, der am Tag des jüngsten Gerichts an seinem Zahnweh herumkuriert. Denn solche Dinge wie Ehre und Liebe und Treue sind nicht nur edler als Speise und Trank, sondern ich glaube allen Ernstes, dass wir dringender danach verlangen und unter ihrem Mangel schwerer leiden. Ich spreche so zu euch, wie ich glaube, dass ihr mich am leichtesten versteht. Seid ihr, während ihr darauf versessen seid, euch den Magen zu füllen, nicht dabei, einen anderen Hunger in eurem Herzen zu vernachlässigen, der euch die Lust am Leben verdirbt und euch immerzu unglücklich macht? All diese Predigten reizten Villon aufs Empfindlichste. »Ihr denkt vielleicht, ich habe kein Ehrgefühl«, rief er. »Ich bin, weiß Gott, arm genug. Es ist bitter, reiche Leute mit Handschuhen zu sehen, sich selbst in die Hände pusten zu müssen. Ein leerer Magen ist ein böses Ding, auch wenn ihr so leicht davon redet. Wenn ihr ihn so oft gehabt hättet wie ich, würdet ihr vielleicht euren Ton ändern. Auf jeden Fall bin ich ein Dieb, lass es damit genug sein. Aber ich bin kein Teufel aus der Hölle, Gott schlag mich tot. Ich habe meine eigene Ehre, merkt euch das, genauso gut wie ihr. Wenn ich auch nicht den ganzen Tag davon schwatze, als wäre es ein Gotteswunder, sie zu haben. Mir scheint das ganz natürlich. Ich lasse sie in ihrem Kasten, bis ich sie brauche. Nun seht doch mal, wie lange bin ich mit euch in diesem Raum? Habt ihr mir nicht gesagt, ihr wärt allein zu Hause? Seht euch euer Goldgeschirr an. Ihr seid stark zugegeben, aber ihr seid alt und unbewaffnet und ich habe mein Messer. Was braucht es mehr als einen Stoß mit dem Ellenbogen und ihr würdet hier liegen mit dem kalten Stahl in euren Eingeweiden? Und ich würde dort auf die Straße hinausspazieren mit einem Arm voll goldener Becher. Glaubt ihr nicht, ich hätte Verstand genug dazu? Und doch habe ich diese Tat verschmäht. Da stehen eure verdammten Pokale, so sicher wie in einer Kirche. Da seid ihr mit eurem Herzen, das so gut wie neu schlägt. Und hier bin ich, bereit, genauso arm wieder hinauszugehen, wie ich hereingekommen bin. Mit meinem Weißpfennig, den ihr mir vorwerft. Und ihr glaubt, ich habe kein Ehrgefühl? Gott soll mich totschlagen. Der Alte streckte seinen rechten Arm aus. Ich will euch sagen, was ihr seid, entgegnete er. Ihr seid ein Schurke, mein Lieber, ein unverschämter, finsterer Schurke und Vagabund. Ich habe eine Stunde mit euch verbracht. Glaubt mir, ich fühle mich entehrt. Ihr habt an meinem Tisch gesessen und getrunken, aber jetzt ist mir übel von eurer Gegenwart. Der Tag ist da und der Nachtvogel sollte davonfliegen auf seine Stange. Wollt ihr vorangehen oder mir folgen? Wie es euch beliebt, sagte der Dichter und erhob sich. Ich halte euch für durch und durch ehrenhaft. Nachdenklich leerte er seinen Becher. Ich wünschte, ich könnte hinzufügen, ihr wärt auch gescheit. Tja, die Jahre. Die Jahre. Das Gehirn ist steif und rheumatisch. Selbstbewusst ging der Alte ihm voraus. Pfeifend, die Daumen in den Gürtel gesteckt, folgte ihm Villon. »Gott erbarme sich euer«, sagte Herr von Brustou an der Tür. »Leb wohl, Papa«, antwortete Villon gähnend, »und vielen Dank für den kalten Hammelbraten.« Die Tür schloss sich hinter ihm. Über den weißen Dächern wurde es langsam heller. Ein frostiger, ungemütlicher Morgen kündigte den Tag an. Villon stand mitten auf der Straße und reckte sich herzhaft. »Ein sehr langweiliger alter Herr«, dachte er. »Ich möchte nur wissen, was seine Pokale wert sind.«